kinda cute when you're mad. Your eyes are pretty when you look sad. Nothing's like a salty kiss, tasting the tears on your lips. We always forgive and forget. It's funny how we feel no regret. Cats and dogs in black and white, picking a fight, we're feeling Jetzt warte ich mal auf die erste Begeisterung. Wer fängt an? weil es kann nämlich losgehen, Freunde! So, wer macht weiter? Ich habe gesagt, ich warte auf Begeisterung so ein bisschen. Können wir ein bisschen loslegen? Die ersten, die vorne rechts, haben schon mal geschrien, das habe ich ganz genau gehört. Ja, das war links, das war die falsche Seite, aber ist egal. Die rechte Seite hat schon wieder geschrieben. Wenn ihr jetzt nochmal kurz die linke machen könnte, dann wäre ich sehr zufrieden. Vielen Dank! This is my city beat. Genau, jetzt dürft ihr schreien und nicht anders. Kurze Information, Charlie Lonos und Frankie Tunes sind gerade eben eingetroffen. Das heißt, um die beiden zu begrüßen, müsst ihr jetzt mal ganz kurz so ein bisschen Alarm machen, bitte! inside out, inside, inside out, out, inside, inside, inside out, is up, up, up. Das Ganze wird natürlich heute auf Sunshine Live jetzt gerade übertragen, also müsst ihr schon mal ein bisschen lauter werden. We'll be right back. Orlando. Monsieur DJ Manium von Cascada ist auch hier. Der hat mich gerade besucht. Applaus für den netten Herrn mal, ja? Der kleine Millionär, doch. Woo! tricky. This is tricky. Tricky disco. This is tricky. This is tricky. Tricky disco. Disco. Disco. This is tricky disco. Disco. Disco. Disco. This is tricky disco. Go. Go. Disco. Disco. Disco. This is tricky disco. Disco. Disco. Disco. Tricky. Tricky disco. Disco. This is tricky. This is tricky. This is tricky. Tricky disco. This is tricky. This is tricky. This is tricky. Tricky disco. Application error. Application error. The application has run out of memory. Now the system starts to reboot. Now the system starts to reboot. Wenn das alle mal nachmachen würden, was du gerade gemacht hast, dann wäre hier Stimmung, weißt du? Tricky disco. This is tricky. Tricky disco. This is tricky. Tricky disco. Können jetzt mal bitte alle mal kurz so laut schreien wie der nette Mann gerade alleine? Wird das einfach gehen, ja? Tricky disco. Abfahrt. sich links. Biegen Sie rechts ab. Fahren Sie geradeaus. Abfahrt. Wenden Sie. So, lieben, gleich ist es soweit, ungefähr 20 Minuten noch dann für euch live Frankie Tunes und Charlie Low 9! It's the beginning of a new and excitingly different story. So, ihr Lieben, 10 Minuten haben wir noch, da kommt der erste Mr. Frankie Tuesday an den Turntable. Und wenn ihr dafür und für diese Scheiben mal ganz kurz eben lauter werden könntet, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Macht mal fertig hier, ne? morgen Heiligabend, das wird schön, wa? Meine Herren. So, zu Heiligabend morgen darf ich kurz eben sagen, morgen nach 2 Uhr kommt noch der Frankie von Bangbox vorbei. Was lachst du? Er lacht schon wieder.